Du hast einen Geheimtrack gefunden. Gut gemacht. Addiere auf deinem Zettel einen Punkt zu deinem Punktestand. Vielen Dank, Mr. Ahmed. Das war sehr hilfreich. Ich glaube, das sind erstmal genug Informationen für mich. Bis später. Du hast das Ende von Teil 1 erreicht. Die Recherchen von Inspektor Cleverton werden in Teil 2 fortgesetzt. Lege dafür jetzt die zweite CD in den CD-Spieler bzw. starte das zweite Album auf deinem Media Player oder Handy.